Auch die Berliner Schnodderschnauze Frau Wernicke, gesprochen von der Berliner Schauspielerin Annemarie Hase, konnte auf treue Hörer rechnen. Autor ihrer Texte war Bruno Adler, der auch die beiden so verschiedenen Freunde Kurt und Willi erfunden hatte. Adler stammte aus Karlsbad und war 1936 nach Großbritannien emigriert. Daneben gab es noch Karl und Minna und den Gefreiten Georg Scholz. Beide Sendereien fanden allerdings bei den Hörern keinen so großen Zuspruch. Für Frau Wernicke alias Annemarie Hase stand zu Neujahr 1944 fest, dass es keinen Endsieg geben werde, aber für die meisten Deutschen einen neuen Anfang. Damit lag sie ganz auf der politischen Linie, die dem deutschen Dienst der BBC vorgegeben war. Prost Neujahr, Frau Kuhlicke. Prost 1944. Allerdings 43 wart nicht weit her mit dem Vergnügen. Ah, 44 kommt es ganz anders. Das können Sie mal loben, Frau Kuhlicke. Was ich zu Neujahr prophezeie, das ist noch immer eingetroffen. Habe ich nicht vorausgesagt, heute vor ein Jahr, alle das mit Stalingrad und Tunis und Italien und Russland und das mit der Luftangriffe auch. Ha, genau, wörtlich habe ich alles prophezeit. Ah, unser Hitler, der wollte ja nicht auf mir hören. Wies J, von wat von ollen Weib, der sich die Karten lehen lässt. Na, das hat er nur davon. Und leider wir auch. Klar, ich weiß, wie es kommt. Da braucht man kein Bleigießen und kein Kaffeesatz. Woher wollen sie den auch nehmen? Nicht mal eine Eingebung. Das einmal eins ist genug. Das kann sich ein kleines Kind an seine fünf Finger ausrechnen. Und weil es Neujahr ist, Frau Kuhlicke, will ich wieder mal prophezeien. Wann die Entscheidung fallen wird, die ist schon gefallen. Schon lange. Fragt sich bloß, wie lange es dauert, bis es jeder merkt. Und wie lange das dauern wird, da muss ich Ihnen mit den Parteigenossen Jöbbels antworten, es kommt ja nicht auf das wie lange an. Die Hauptsache ist, das Ende steht fest. Und das tut es auch. Aber es ist ein Ende bloß für die Herrschaften, die Partei und Staatsträger. Für uns, für die gewöhnlichen Deutschen, ist es ein Anfang. Und das können Sie mal geloben, Frau Kuhlicke. Wenn alle die wo sich auf den Anfang freuen, wirklich anfangen würden, dann wäre das Ende schon morgen da. Prost Neujahr und auf Wiederhören. Auch der britische Journalist Sefton Delmer, der lange in Deutschland gelebt hatte, beteiligte sich an der satirischen Auseinandersetzung mit dem NS-Regime. Zu Silvester des Jahres 1942, als er schon ein Netz von britischen Tarnsendern aufgebaut hatte, nahm er sich in einer öffentlichen Veranstaltung die Nazi-Größen vor und schickte ihnen in seiner Sendung Telegramme. So auch dem Leiter der deutschen Arbeitsfront Robert Ley, dessen Alkoholkonsum in Deutschland ein Thema der Flüsterpropaganda war. Und da steht wieder der Konferencier und erhebt seine herrliche Stimme. Ein neues Telegramm. Dr. Robert Ley, Address, Army Bordello, Strength through Joy. Diese Botschaft geht an Robert Ley, Adresse, Armee Bordell, Kraft durch Freude. We hope everybody in Germany tonight is as drunk as you are all the year. Prost Neujahr, Robert. Hoffentlich ist jeder in Deutschland so besoffen wie du das ganze Jahr. Ein wichtiger Bestandteil der einzelnen Programme waren musikalische Darbietungen. Nicht nur Swing und Jazz, die im Deutschen Rundfunk schon seit 1935 nicht mehr gespielt werden durften, sondern auch von Emigranten wie Lucy Mannheim gesungene Lieder nach bekannten Melodien, aber mit bitterbös satirischen Texten, wie bei Lilli Marleen, dem Lieblingsschlager der deutschen Soldaten. Heute an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Du sagst, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann mich das ja nicht.